Bewertungsplattformen, Hotels, Restaurants, Foren und so weiter. Die Problembeschreibung. Ich bin mir sicher, immer, wenn du in ein neues Restaurant oder Hotel gehst, hast du dir dazu bereits diverse Online-Bewertungen angesehen. Vielleicht hast du auch schon einmal nach einer Reise oder einem Essen selbst eine Bewertung abgegeben, um andere zu warnen oder etwas ganz Besonderes zu loben. Woher wissen wir jedoch, ob ein solches Feedback fake ist oder echt? Dieselbe Frage stellt sich zum Beispiel auch auf Amazon, wenn Kunden dort gekaufte Produkte online bewerten. Was ist ein bezahltes, gefälschtes Feedback und was ist echt? Gerade in Zeiten der Digitalisierung und des E-Commerce kann durch das Feedback der anderen der eigene Kauf massivst beeinflusst werden. Daher steckt unglaublich viel Macht hinter solchen Bewertungsplattformen. Wie könnte ein solches System also aufgesetzt werden, damit es nicht von einer einzelnen Partei manipuliert werden kann, sondern transparent und fair verwendet wird? Die Lösungserklärung. Du hast es bereits geahnt. Die Lösung ist eine Blockchain. Diese würde ähnlich wie eine Fake News Blockchain funktionieren, bei der vergangene Bewertungen mehr Einfluss auf neue Bewertungen ausüben würden. Weil das Ganze dezentral ist, kann es auch nicht von einer einzigen Firma zu eigenen Gunsten missbraucht werden. Die Herausforderungen. Eine solche Blockchain wäre hier theoretisch eine tolle Lösung für das geschilderte Problem. Die große Herausforderung ist jedoch die Akzeptanz durch die bestehenden Plattformen. Warum sollte eine solche das Feedback-System über ein anderes Netzwerk dezentralisieren und nicht selbst zentral abbilden, wie sie es eh meist bereits tun? Genau das wird der Knackpunkt bei der Umsetzung einer solchen Blockchain auf diesem Gebiet sein. Alternativmöglichkeiten. Als Alternativen gibt es bereits Feedbacksysteme auf so ziemlich allen Plattformen, welche immer besser und durchdachter werden. Gibt ein Nutzer darauf zum Beispiel Bewertungen ab und andere Leute finden diese hilfreich, so steigt der Wert einer neuen Bewertung dieses Menschen in Zukunft an. Des Weiteren können sich Bewerter verifizieren und so noch mehr Vertrauenswürdigkeit in eine Bewertung einfließen lassen. Natürlich ist das Ganze immer noch zentralisiert. Der Betreiber der Plattform, meist der Händler oder Dienstleister selbst, dessen Produkte oder Services bewertet werden, kann Beiträge zensieren, verändern oder sogar löschen, um so mit Hilfe der Bewertungen potenzielle finanzielle Interessen zu verfolgen. Schlussendlich schneidet niemand gerne den Ast ab, auf dem er selbst gerade sitzt. Ein paar Praxisbeispiele. Der einzige Weg, um in diesem Bereich eine Blockchain zu starten, ist meiner Ansicht nach der Beginn in einer Nische. Online-Shops, Reiseplattformen, Feedback-Portale oder andere Webseiten, welche vom Feedback profitieren, könnten so in Angriff genommen werden. Auch dezentrale Foren, wie zum Beispiel ein dezentrales Reddit, könnten entsprechend konzipiert werden. Ist eine Branche erst einmal erobert, kann man von dort auf andere Bereiche skalieren. Auf diese Weise wird dieser Bereich hoffentlich irgendwann auf sinnvolle Art transparent und nachvollziehbar genutzt.